Entwurf, die Polizei, Tragödie von Friedrich von Schiller. Die Handlung wird im Audienzsaal des Polizeileutnants eröffnet, welcher seine Kommis abhört und sich über alle Zweige des Polizeigeschäfts und durch alle Quartiere der großen Hauptstadt weit umfassend verbreitet. Der Zuschauer wird sonach schnell mitten ins Getriebe der ungeheuren Stadt versetzt und sieht zugleich die Räder der großen Maschine in Bewegung, Delatoren und Kundschafter aus allen Ständen. Die Polizei wird durch jemand aufgefordert, sich zur Entdeckung irgendeiner Sache in Bewegung zu setzen. Der Fall ist äußerst verwickelt und scheinbar unauflöslich, aber der Polizeileutnant, nachdem er sich gewisse Data hat geben lassen, verspricht im Vertrauen auf seine Macht einen glücklichen Erfolg und gibt sogleich seine Aufträge. Es ist eine ungeheure Masse von Handlung zu verarbeiten und zu verhindern, dass der Zuschauer durch die Mannigfaltigkeit der Begebenheiten und die Menge der Figuren nicht verwirrt wird. Ein leitender Faden muss da sein, der sie alle verbindet, gleichsam eine Schnur, an welcher alles gereiht wird. Sie müssen entweder unter sich oder doch durch die Aufsicht der Polizei miteinander verknüpft sein, und zuletzt muss sich alles im Saal des Polizeileutnants wechselseitig auflösen. Die eigentliche Einheit ist die Polizei, die den Impuls gibt und zuletzt die Entwicklung bringt. Sie erscheint in ihrer eigentlichen Gestalt am Anfang und am Ende. Im Laufe des Stücks aber handelt sie zwar immer, aber unter der Maske und still. Die Offizianten und selbst der Chef der Polizei müssen zum Teil auch als Privatpersonen und als Menschen in die Handlung verwickelt sein. Argenson hat die Menschen zu sehr von ihrer schändlichen Seite gesehen, als dass er einen edlen Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist ungläubiger gegen das Gute und gegen das Schlechte toleranter geworden. Aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrifft, wird er desto lebhafter davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend. Er erscheint im Lauf des Stücks als Privatmann, wo er einen ganz andern und jovialischen, gefälligen Charakter zeigt und sich als feiner Gesellschafter, als Mensch von Herz und Geist, Wohlwollen und Achtung erwirbt. Ja, er kann trotz seiner strengen Außenseite liebenswürdig sein. Er findet wirklich ein Herz, das ihn liebt, und sein schönes Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin. Paris als Gegenstand der Polizei muss in seiner Allheit erscheinen und das Thema erschöpft werden. Ebenso muss auch die Polizei sich ganz darstellen und alle Hauptfälle vorkommen. Dies mit den einfachsten Mitteln zu bewerkstelligen, ist die Aufgabe. Die Geschäfte der Polizei sind: 1. Für die Bedürfnisse der Stadt so zu sorgen, dass das Notwendige nie fehle und dass der Kaufmann nicht willkürliche Preise setze. Sie muss also das Gewerb und die Industrie beleben, aber dem verderblichen Missbrauch steuern. 2. Die öffentlichen Anstalten zur Gesundheit und Bequemlichkeit. 3. Die Sicherheit des Eigentums und der Personen, verhütend und rächend. 4. Maßregeln gegen alle die Gesellschaft störende Missbräuche. 5. Die Beschützung der Schwachen gegen die Bosheit und die Gewalt. 6. Wachsamkeit auf alles, was verdächtig ist. 7. Reinigung der Sitten von öffentlichem Skandal. 8. Sie muss alles mit Leichtigkeit übersehen und schnell nach allen Orten hinwirken können. Dazu dient die Abteilung und Unterabteilung, die Register, die Offizianten, die Kundschafter, die Angeber. 9. Sie wirkt als Macht und ist bewaffnet, um ihre Beschlüsse zu vollstrecken. 10. Sie muss oft geheimnisvolle Wege nehmen und kann auch nicht immer die Formen beobachten. 11. Sie muss oft das Üble zulassen, ja begünstigen und zuweilen ausüben, um das Gute zu tun oder das größere Übel zu entfernen. Poetische Schilderung der Nacht zu Paris als des eigentlichen Gegenstandes und Spielraums der Polizei. Wenn andere Menschen sich der Freude und Freiheit überlassen, an großen Volksfesten und so weiter, dann fängt das Geschäft der Polizei an. Der Mensch wird von dem Polizeichef immer als eine wilde Tiergattung angesehen und ebenso behandelt. Szene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Idealen mit dem Realen, Überlegenheit des Realisten über den Theoretiker, Diskussion der Frage, ob man die Wahrheit laut sagen dürfe. Argenson macht sich wenig aus den Individuen, aber sobald die Ehre der Polizei im Spiel ist, dann ist ihm das unwichtigste Individuum heilig und fordert alle seine Sorgfalt auf. Über die Freiheit der Satire, Xenien, geheime Gesellschaften. Das delikate Kapitel von dem Unterschied der Stände. Der Adel ist als ein Besitztum zu respektieren, wie der Reichtum, aber persönliche Achtung kann er nicht erwerben. Argenson hängt ein klein wenig nach dem Volk, Szene mit einem Edeln, Szene mit einem Bürger. Charakter eines Pariser Schmarotzers, eines Ubique, der wirklich auch überall vorkommt, dem man überall begegnet. Die bekannte Replik, ich muss aber ja doch leben, sagt der Schriftsteller. Das sehe ich nicht ein, antwortet Argenson. In der Suite der Handlung treten auf, 1. Der Sohn der Familie debauchiert, zur Verzweiflung gebracht, aber noch davon gerettet. 2. Die fromme Tochter. 3. Der Vater aus der Provinz. 4. Der biedre, aber arme Noble. 5. Der übermütige, schlecht denkende, reiche Roturier. 6. Der mutwillige Musketär. 7. Der Pfarr als Parlamentsrat. 8. Der Schmarotzer Ubique. 9. Die Kurtisane. 10. Der Escroc und Filou in allen Gestalten. 11. Der Broschürenschreiber. 12. Der Philosoph. 13. Die Savoyarden. 14. Die Devot. 15. Der Abbé oder Ludwigsritter. 16. Der Polizeiminister. 17. Der Mörder. 18. Der Exorm. 19. Der Höfling. 20. Der wohldenkende Bürger von Paris. 21. Der Portefeuille, Fiacre, Suisse. 22. Der Schreiber oder Claire. 23, die Ehefrau und der Ehemann. 24, der Ausländer. 25, die Scharwache. Gä. 26, Marchand de Mode. 27, Poissardon. 28, der Illuminat und geheime Gesellschafter. 29, der Mönch. 30, der Duc und die Duchesse. 31, der Bettler. 32, der kleine Dieb und seine Gehilfen. Eine Gewalttat wird in einem der Polizei schwer zugänglichen Hause verborgen. Man unterdrückt darin eine Unschuld. Ein Leichnam wird von jungen Ärzten gestohlen, ein künstlich veranstalteter Leichenzug, ein Testament. Der Polizeiminister kennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien und hat ebenso wie dieser die höchste Diskretion nötig. Es kommt ein Fall vor, wo jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesetzt wird, aber einen schonenden Freund an ihm findet. Er warnt auch zuweilen die Unschuld sowohl als die Schuld. Er lässt nicht nur den Verbrechern, sondern auch solchen Unglücklichen, die es durch Verzweiflung werden können, Kundschafter folgen. Ein solcher Verzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Polizei als eine rettende Vorsicht zeigt. Ein anderes Verbrechen wird verhütet, ein anderes wird entdeckt und bestraft. Die Polizei erscheint hier in ihrer Furchtbarkeit. Selbst der Ring des Gyges scheint nicht vor ihrem alles durchdringenden Auge zu schützen. Ein Mörder wird so von ihr durch alle seine Schlupfwinkel aufgejagt und fällt endlich in ihre Schlingen. Argenson verliert nach langem Forschen die Spur des Wildes und sieht sich in Gefahr, sein dreist gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Verhängnis selbst ins Spiel und treibt den Mörder in die Hände des Gerichts. Auch die Nachteile der Polizeiverfassung sind darzustellen. Die Bosheit kann sie zum Werkzeug brauchen, der Unschuldige kann durch sie leiden. Sie ist oft genötigt, schlimme Werkzeuge zu gebrauchen, schlimme Mittel anzuwenden. Die Verbrechen ihrer eigenen Offizianten haben eine gewisse Straflosigkeit. Argensons Strenge gegen seine eigenen untreuen Werkzeuge. Ein verloren gegangener Mensch beschäftigt die Polizei. Man kann seine Spur vom Eintritt in die Stadt bis auf einen gewissen Zeitpunkt und Aufenthalt verfolgen, dann aber verschwindet er. Ein ungeheures, höchst verwickeltes, durch viele Familien verschlungenes Verbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer zusammengesetzter wird, immer andere Entdeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Äste weit herum mit anderen verschlungen hat und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muss. So wird ganz Paris durchwühlt und alle Arten von Existenz, von Verderbnis werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen. Die äußersten Extreme von Zuständen und sittlichen Fällen kommen zur Darstellung und in ihren höchsten Spitzen und charakteristischen Punkten. Die einfachste Unschuld wie die naturwidrigste Verderbnis, die idyllische Ruhe und die düstre Verzweiflung. Abbes, Kurtisanen, Ludwigsritter, Rentiere, Musketär, Advokaten, Autoren, Exemple, Lakaien, Savoyarden, Portefeuille, Fiacre, Wasserträger, Fahr, Devot, ein Duc oder Comte, Parlamentsräte, Bijoutier, Contrebandier, Druck geheimer Schriften unter den Holzbeugen, Drucker als Holzsäger, Feuerwerk, Unglück dabei, Paris, der Frauenparadies, der Männer Fegefeuer, Hölle der Pferde, Mortalität zu Paris jährlich 20.000, schneller Volkszusammenlauf, schneller Ablauf, Promenade zu Longchamp, Paris unterhöhlt, die Steine sind über der Erde, es steht auf Höhlen, Aussicht vom Turm Notre Dame. Paris ist ein Gefängnis, es ist in der Gewalt des Monarchen, er hat hier 1 Million unter seinem Schlüssel. Fiacre sind nummeriert, was man darin liegen lässt, ist wieder zu bekommen. Pont-Neuf, hier lauern die Mouchard. Wer in einigen Tagen hier nicht gesehen wird, ist nicht in Paris. Hier die Statue Henri des Vierten. Unaufhörliche Verkleidungen der Polizeispionen. Degen und Rabat, Ludwigskreuz. Marmiton, tacitone Gäste in den Kaffeehäusern. Kolporteur, Polizeispionen werden wieder durch andere beobachtet. Escro, Filou, das Signalement eines Menschen, den die Polizei aufsucht, ist bis zum Unverkennbaren treffend. Hass der Sozietäten gegen die Werkzeuge der Polizei. Büro de Sûreté. Man duldet kleine Filou und lässt unbedeutendere Diebstähle geschehen, um den Größern auf die Spur zu kommen. Vaudeville. Ein Reicher ist an ein Mädchen attachiert. Er wünscht, dass die Kinder, die sie ihm gibt, einen Namen und Rang haben möchten. Er sucht also einen armen Edelmann aus der Provinz auf, dass dieser das Mädchen heirate, wofür ihm eine Pension bezahlt wird. Dieser muß sich aber anheischig machen, seine Frau nie als einen Augenblick vor dem Altar und den 4 Zeugen zu sehen, wo die Trauung geschieht. Sodann muß er gleich fort in die Provinz und darf seine Frau nicht wieder sehen. Savoyarden, die Schlotfeger und Kommissionärs zu Paris, machen ein Eigenkorps aus, das sich nach eigenen Gesetzen selbst richtet. Sie schicken alljährlich von ihrer Ersparnis an ihre arme Familien. Sie sind in ihren Bestellungen sehr treu. Die Tagesstunden, früh 7. bis 9, Friseur, Limonade, Jungen. Früh 10, schwarzer Zug von Justizoffizianten nach dem Palais und dem Châtelet. 11 bis 1, Agioteur, Wechselagenten strömen nach der Börse, die Müßigen nach dem Palais Royal. Das Quartier Saint-Honoré, wo die Financiers und Homme en Place wohnen, ist sehr besucht von Sollizitanten. Nachmittags 2 Uhr, Le Dîneur en Ville, aufgestürzt, ziehen auf den Fußspitzen fort, Fiacre rollen. 3, augenblickliche Ruhe in den Straßen. 5 Uhr, ungeheures Gewühl und Geräusch, man eilt nach den Spektakeln. 7 Uhr, wieder Ruhe fast allgemein, die Pferde an den Kutschen stampfen den Boden. Gefahr dieser Stunde im Herbst, es dunkelt dann schon und die Nachtwache ist noch nicht aufgezogen. 8 Uhr, heimziehende Handwerker. 9 Uhr, 10. Lärm hebt wieder an, man kommt aus den Spektakeln, man gibt kurze Visiten vor dem Abendessen, Stunde der Kurtisanen. 11 Uhr, neue Stille, Souper, die Scharwache reinigt die Straßen von den lüderlichen Dirnen. 12 Uhr, heimkehrende Gäste, die nicht spielen. 1 Uhr nachts kommen 6000 Bauern mit Gemüs, Früchten, Blumen nach der Halle. Hier ist niemals Stille des Nachts. Erst die Maragé, dann die Poissonger, dann Coquetier. La Horte, der vielzüngige Lärm, der des Nachts hier tobt, kontrastiert mit der allgemeinen Stille, in der noch die übrige Stadt liegt. 6 Uhr gehen die Handwerker, Taglöhner an ihr Tagwerk, kommen die Libertins aus den Freudenhäusern, die Spieler aus ihren Winkeln. Die Polizei besoldet Masken an den Festen, um ein Schauspiel der öffentlichen Freude zu geben, besonders wenn ein öffentliches Unglück befürchten lässt, dass das Volk von selbst sich still verhalten werde.